Zur großen Verwunderung und Erleichterung der drei Detektive reagierten Onkel Titus und Tante Mathilde auf den Diebstahl der 200 Dollar äußerst gelassen. Am nächsten Vormittag wandte sich Mrs. Jonas mit einer ganz anderen Sache. Alles klar. Ja, gut. Nachdem Bob den zweiten Detektiv am Rand des Douglas Parks abgesetzt hatte, fuhren er und Justus in die Innenstadt von Santa Monica. Dort, Ecke 17. Straße und Arizona Boulevard, befand sich laut der SMS von Mr. Packel die Heimat des Weihnachtsmannes. Bereits eine Viertelstunde später betraten sie den Trödelladen. Apropos hinwegsehen. Was hast du denn da für einen Fleck auf deiner linken Wange? Ist das etwa ein Veilchen? Ach was, völlig unwichtig. Oh nein, du Ärmster. Was ist denn passiert? Ich habe mich wohl das eine Mal zu viel mit dem Namen von Fitz vertan und ich fürchte, das hat den netten Dr. Jekyll, den wir in jüngster Zeit kennengelernt haben, dermaßen in Rage gebracht, dass der uns allseits bekannte Mr. Hyde schließlich doch wieder zum Vorschein gekommen ist. Okay. Was? Ja, aber das ist erst der Anfang. Ich bin buchstäblich nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aha. Irgendwann erzähle ich euch die ganze Geschichte, vielleicht bei einem Drink. Aber zu meiner Freude darf ich sagen, ich habe meine Nüchternheit verteidigt. Mit Zähnen und Schmerzen in Klauen. Okay. Die Bar hier schließt allerdings um Mitternacht. Und wenn wir noch auf den Februar anstoßen wollen, dann müssen wir es jetzt tun. So, 8 Whisky, die Herrschaft. Mir tun schon die Hände weh. Es ist soweit. Die Musik geht los. Christine geht jetzt auf die Bühne. Leise jetzt, leise. Jetzt geht es los. Oh Mann, ist das spannend. Boah, ich halte es kaum aus. Ob Christine wirklich kein Lampenfieber hat? Guten Abend, liebe Freunde. Willkommen im Studio C, in dem heute Abend Daniel Tobi zu Gast ist.